Platzhalter ins All. Von Douglas Adams. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen, Walter Andreas Schwarz. Zehnter Teil, der große Knall im All. Da landet ein Sofa, ein echtes, fliegendes, englisches Chesterfield-Sofa mit unseren beiden Helden Arthur Dent und Ford Prefect mitten auf dem renommierten Lord's Cricket Ground St. John's Wood in London. Just im Augenblick, als sich dort der Ehrgeiz zweier Weltranglistenmannschaften austobt. Sensationell. Aber nicht verwunderlich nach allem, was uns bei dieser Reise per Anhalter ins All schon begegnet ist. Dass aber auch der weltraumerfahrene Planetenbauer Slaty Bartfuss zu gleicher Zeit dort eintrifft, lässt Unheimliches erwarten. Was hat ihn wohl hierher getrieben? Natürlich weiß er, dass die wunderschöne Erde mitsamt dem berühmten Londoner Cricketrasen in wenigen Tagen einer Umgehungsstraße der Galaxis zum Opfer fällt und verschwinden wird. Will er etwa etwas dagegen unternehmen? Na, unsere beiden Freunde werden es schon herausfinden. Sie haben ihn sofort erkannt, so unauffällig er sich auch benahm. Slaty Bartfuss. Der Planetenbauer. Oh, hello, Slaty. Was machst du denn hier? Oh, ein bisschen rumbummeln. Ah, Cricket-Fan. Ach, ich komme gerade aus Norwegen. Ah, da haben wir ja Glück gehabt. Wenn es recht in mein Hirn drang, ist das da hinten, was uns als Pal erschien, dein Raumschiff. Moment. Dann kannst du uns doch mitnehmen, irgendwo hin, bloß weg von hier. Ruhig, ruhig. Okay, es ist nur, dieser Planet wird in kürzester Zeit demoliert. Das weiß ich. Naja, ich wollte nur darauf hinweisen. Hinweis angenommen. Ja, und wenn du aus Norwegen kommst und hier in London auf Lord's Cricket Ground einen Abstecher machst, ja, dann ist es also dein Schiff. So ist es. Na, dann ist es ja gut. Hallo. Slaty Bartfuss. Hallo, Erdling. Schließlich können wir bloß einmal sterben. Warum die Leute da immer noch mitten auf dem Spielfeld herumstehen? Ich meine nur, wenn wir hier nicht verschwinden, sind wir bald wieder mitten in dem Schlamassel drinnen, wie schon mal. Und nichts deprimiert mich mehr, als zusehen zu müssen, wie ein Planet demoliert wird. Höchstens, ich bin noch drauf, wenn's passiert. Oh, sowas hängt hier beim Cricketspiel rum. Geduld. Große Dinge stehen bevor. Ja, als wir uns das letzte Mal trafen, hast du das auch gesagt. Und es stimmte auch. Ja, allerdings. Mhm. Die Siegerehrung. Mit Fernsehen und Radio. Komm, mal sehen, was passiert. Wir müssen hier weg. Immer ruhig bleiben und mitkommen. Meine Damen und Herren, völlig überflüssig, den Pokal immer wieder hervorzuholen, wo er doch nun schon seit Jahren dem gleichen Sieger gehört. England und immer wieder England, meine Damen und Herren. Aber der Sieger muss geehrt werden. Und da kommt er, getragen von Mrs. Snowworth Atwood, der ersten Hofdame der Königinmutter, der sagenumwobene Pokal. Mit der Asche des Cricket-Torstabes, der 1882 in Melbourne in Australien verbrannt wurde, meine Damen und Herren. Den Tod des englischen Crickets verkündete damals eine hochmütige Mannschaft. Welche Ironie des Schicksals! Der Pokal, in dem die Asche versiegelt ruht, ist inzwischen zum Symbol des englischen Cricket-Dauersieges geworden, meine Damen und Herren. Ja, da ist er nun. Stolz hält ihn der Captain der englischen Mannschaft hoch über seinem Haupt. Die Menge, meine Damen und Herren, jubelt. Wir treffen uns beim Schiff! mir den Pokal! Gib mir die Asche! Sie ist wichtig für die Vergangenheit, die Gegenwart und für die Zukunft der Galaxis! Der alte Spindler schmeißt sich in Positur und will sich unbedingt den Pokal aneignen. Mit einem Gesicht wie Moses auf dem Sinai. Komm zum Schiff. Hört auf mich! Die Galaxis ist in Gefahr! Gib mir den Pokal! Gib mir die Asche! Was war denn das? Oh, noch eine Überraschung. Nach dem Chesterfield-Sofa, das wir heute schon auf dem Spielfeld landen sahen, ist soeben ein weißes Raumschiff über Lord's Cricket Ground wie aus dem Nichts erschienen, meine Damen und Herren. Es schwebt, steht still. Wie eine Drohung. Ein beängstigender Anblick, liebe Cricket-Freunde. Jetzt gleitet eine Tür zur Seite und... Nein, das sind keine Fallschirmspringer. Meine Damen und Herren, im Gleitflug, düsengesteuert, schweben seltsame Figuren herab. Eins, zwei, drei, meine Damen und Herren, immer mehr. Das sind Roboter, weiße Roboter, 11 weiße Roboter, meine Damen und Herren. Also Sie werden es nicht für möglich halten. Extra für diese Gelegenheit gekleidet, im weißen Cricket-Dress und sogar ein Cricket-Holz haben Sie dabei, meine Damen und Herren. Unglaublich, unglaublich. Und Cricket-Bälle. Hey, und, Brian. Ja, Moment. Brian, du kannst wohl nicht sehen, was und da nicht passiert. Und nicht nur das, Ihre weißen Beinschienen sind keine gewöhnlichen Beinschienen. Nein, es sind Düsenträger, die es diesen ungewöhnlichen Besuchern ermöglichen, so elegant zu Boden zu bleiben, meine Damen und Herren. Ein wirklich sportlicher Anblick. Eine lustige Parodie, meine Damen und Herren. Aber gekonnt. Sehr gekonnt, Ladies and Gentlemen. Oh, schade. Jetzt kann man nichts Genaues mehr sehen. Sie haben das ganze Spielfeld in eine Rauchwolke gehüllt. Wie originell. Jedes Mal, wo ein Ball aufspringt, explodiert er und entwickelt einen fürchterlichen Qualm. Ja. Ich habe den Verdacht, das Ganze ist ein Reklametrick der australischen Margarinehersteller, meine Damen und Herren. Ja, und jetzt, Donnerwetter, sind die flink. So schnell, wie sie gelandet waren, verschwinden sie jetzt. Sehr diszipliniert, meine Damen und Herren, das muss man sagen. In geschlossener Formation schweben sie nach oben. Schon öffnet sich das weiße Raumschiff wieder. Da, die Tür geht zu. Und schon... ist die übernatürliche Erscheinung verschwunden. Ja, und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, Mensch. Arschen! Marschen! Taschen! Was sagt er? Arschen! Marschen! Taschen! Slati, was ist denn? Aschenkasten. Muss was Wichtiges sein, aber ich verstehe es nicht. Ja, wir haben die Asche mitgenommen, meint er wohl. Und sein Verstand offenbar auch. Die Trophäe. In dem Pokal sind die Rückstände von einem verbrannten Cricketholz aufbewahrt. Sie haben die Trophäe geraubt. Eine sonderbare Mitteilung. Sonderbare Beute. Ein sonderbares Raumschiff. Aber ich weiß, dass alles dort seinen Grund kommt. Wir müssen fort. Das böse Gespenst geht wieder um. Das Verhängnis tritt uns entgegen. Wir müssen sofort verschwinden. Am liebsten dahin, wo es schön sonnig ist, Arthur. Als sie das Raumschiff bestiegen, wunderte sich Arthur immer noch, wie das Problem anderer Leute fällt, funktionierte. Das er so gar nicht begreifen konnte. Auch als Ford Prefect es ihm zu erklären versuchte. Ja, tolle Sache. Dieses Pal... Dieses Problem anderer Leute fällt. Ach. Da steht Slatis Raumschiff, wie es leibt und lebt, und keiner außer uns sieht es. Tja. Wie kommt das bloß? Oh, hast du wohl immer noch nicht kapiert, wie? Das Problem anderer Leute fällt ist einfach und effektiv und kann, was sehr wichtig ist, weit über 100 Jahre lang mit einer einzigen Taschenlampenbatterie betrieben werden. Und zwar deshalb, weil es auf der natürlichen Prädisposition der Leute beruht, nichts zu sehen, was sie nicht sehen wollen. Oder es zu sehen, nicht erwartet zu haben. Oder es zu sehen, sich nicht erklären können. Statt also ein Riesenberg mit gewaltigen Werkzeugen abzutragen, um ihn verschwinden zu lassen, ist das viel einfacher und kostensparend, oben auf dem Gipfel ein billiges, kleines Problem anderer Leute fällt zu errichten. Mit sicherem Erfolg. Die Leute gehen an ihm vorbei, um ihn herum, ja sogar über ihn hinweg, ohne im Geringsten zu merken, dass der Berg da ist. Ah, und genau das geschah mit deinem Raumschiff. Ah, so. Na, ist endlich das. Hast du's, mein Junge. Gratuliere. Wir haben ein ganz schönes Tempo. Was? Ich muss mich hinlegen. Ihr solltet längst auf der Beschleunigungscouch liegen. Da drüben, Arthur. Schlaf schön, Arthur. Ich finde das Tempo toll, Slati. Eine rasante Fahrt. Dagegen war die Herz aus Gold trotz ihres Unwahrscheinlichkeitsdrive ein elektrischer Kinderwagen. Ich sag das, ohne unseren Freund Safford Beeblebrox von Betelgeuse 5 zu beleidigen. Das freundliche Ungeheuer mit 2 Köpfen und 3 Armen. Ein Leichtfuß, dieser Safford. Mhm. Leichtfüßig war er. Immer flink bei der Sache. Der klaut die Herz aus Gold einfach vom Parkplatz weg. Vor dem Restaurant am Ende des Universums. Was machst du denn da? Safford wird wahrscheinlich seinen frechen Raub mit dem Leben bezahlt haben. Er ist seitdem verschollen. Und seine Freundin Trillian auch. Wahrscheinlich, ja. Lebhafter Verkehr. Da auf deinem Großbildschirm. Was suchst du denn? Wie weit fliegen wir denn noch? Bis wir da sind. Suchst du was auf dem Schirm? Ich fürchte, etwas zu finden. Ist dir besser, Arthur? Ja, danke. Wie weit sind wir denn schon geflogen? Na, ungefähr 2/3 quer durch die Galaxis, würde ich sagen. Über den Daumen gepeilt. Ja, kurz überschlagen, 2/3, denke ich. Wo fliegen wir denn hin? Einem alten Albtraum des Universums entgegen. Vergiss es. Arthur, wir fliegen dahin, wo in der Galaxis was los ist. Sagt dir das etwas? Was hat denn Slati Bartfass für Sorgen? Hat ja keine. Untergang. So, und jetzt kommt mal mit, hier entlang. Ich werde euch mal was zeigen und eine ganze Menge erzählen. Hier hinein, bitte. Ist das nun hier ein Glaskasten oder ein Zimmer? Konferenztisch und Wiener Kaffeehausstühle drumherum. Das ist ein Dekor. Dass die Tischdecke aus rot-weißen Karos besteht, das kann man nur ahnen, so dreckig ist die. Und völlig mit Brandlöchern versaut. Slati, die sind wahrscheinlich sicher alle nach genauer mathematischer Berechnung reingebrannt. Hm, hab ich und recht? Da sieh du mal fort, die Roboter. Ich trau meinen Augen nicht. Auf der schmuddeligen Tischdecke standen etwa ein Dutzend nicht zu Ende gegessener italienischer Speisen. Angebrochenes Brot lag überall herum. Und Roboter spielten lässig mit halbleeren Weingläsern. Alles war durch und durch künstlich. Die Robotergäste wurden von einem Roboterkellner bedient, von einem Roboterweinkellner und einem Roboter Maître d'Hôtel. Die Möbel waren künstlich, das Tischtuch war künstlich und jeder Teil einer einzelnen Speise war durchaus imstande, alle physischen Merkmale eines, sagen wir mal, Pollo Sopreso zu entfalten, ohne wirklich etwas damit zu tun zu haben. Und alle miteinander nahmen an einem Tänzchen teil, einem komplizierten Vorgang unter der Mitwirkung von Speisekarten, Rechnungsblöcken, Brieftaschen, Scheckheften, Kreditkarten, Uhren, Bleistiften und Papierservietten. Und immer so, als könnte das Ganze jeden Augenblick in eine Schlägerei ausarten. In Wirklichkeit aber tat sich gar nichts. Das Tempo des Treibens rund um den Tisch schien irgendwie schneller zu werden. Es gab Streit. Leute versuchten, etwas auf Papierservietten zu beweisen. Sie gestikulierten wild gegeneinander und ein jeder bestand darauf, des anderen Hühnerkeule zu untersuchen. Auch die Hand des Kellners begann auf dem Rechnungsblock schneller herumzufahren, als eines Menschen Hand normalerweise imstande ist und viel schneller, als eines Menschen Auge folgen konnte. Und immer geschwinder ging es zu. Bald darauf jedoch überkam die Gruppe eine außergewöhnliche und aufdringliche Höflichkeit. Und Sekunden später schien es, als sei plötzlich der Zeitpunkt einer Übereinstimmung erreicht. In neuen Schwingungen erbebte das Schiff. Slati Bartfass trat aus dem Glasraum. Bistromatik, die gewaltigste Informationskraft. Komm, wir gehen in das Zentrum für Informationsillusion. Informationsillusion? Ja, ja, kommt nur mit. Der Bistromatik-Drive ist eine wunderbare neue Methode, gewaltige interstellare Entfernung zurückzulegen. Na komm, setzt euch doch. Danke. Ohne dieses gefährliche Herumfummeln mit Unwahrscheinlichkeitsfaktoren. Der Reiseführer per Anhalter ins All gibt darüber ausführlich Auskunft. So, fort, dann sieh doch mal nach. Ja, ich weiß gar nicht, dass der Anhalter das erwähnt. Die Bistromatik ist schlechthin eine revoltierende neue Methode, das Verhalten von Zahlen zu begreifen. Wie schon Einstein beobachtet hat, dass Zeit kein Absolutum ist, sondern abhängt von der Bewegung des Betrachters im Raum, und dass Raum kein Absolutum ist, sondern abhängt von der Bewegung des Betrachters in der Zeit, so hat man nun erkannt, dass Zahlen nicht absolut sind, sondern abhängen von der Bewegung des Betrachters in Restaurants. Die erste nicht absolute Zahl ist die Zahl der Leute, für die ein Tisch reserviert wurde. Diese wird sich im Laufe der ersten 3 Telefongespräche mit dem Restaurant laufend ändern und sodann keine feststellbare Beziehung zur Zahl der Leute haben, die tatsächlich dort aufkreuzen oder zu der Zahl der Leute, die nach und nach hinzukommen, nach der Show, dem Match, der Party, dem Popkonzert oder der Zahl der Leute, die wieder weggehen, wenn sie sehen, wer da noch alles aufgekreuzt ist. Die zweite nicht absolute Zahl ist die vorgegebene Zeit der Ankunft, inzwischen bekannt als eines der bizarrsten aller mathematischen Konzepte, nämlich als Reciperversexklusum. Eine Zahl, deren Existenz nur als etwas definiert werden kann, das alles andere ist als sie selbst. Mit anderen Worten, die vorgegebene Zeit der Ankunft ist allein jener Zeitpunkt, zu dem es völlig unmöglich ist, dass irgendein Mitglied einer angesagten Party aufkreuzt. Reciperversexklusone spielen inzwischen in vielen Bereichen der Mathematik eine lebenswichtige Rolle, so etwa in der Statistik, der Buchhaltung. Auch bilden sie gewissermaßen die Grundgleichung bei der Etablierung des PAL, des Problem anderer Leutefeldes. Der dritte und wohl mysteriöseste Teil der Nicht-Absolutheit liegt in der Beziehung der Zahl der Posten auf der Rechnung, dem Preis eines jeden Postens, der Anzahl der Leute am Tisch und was sie dafür zu bezahlen bereit sind. Die Zahl der Leute, die überhaupt Geld mitgebracht haben, stellt hierbei nur ein Subphänomen dar. Die verblüffenden Widersprüche, die an dieser Stelle aufzutauchen pflegen, blieben über Jahrhunderte ungeprüft, einfach deshalb, weil sie niemand ernst nahm. Seinerzeit schrieb man sie solchen Eigenschaften zu wie Höflichkeit, Unverschämtheit, Geiz, Gaunerei, Müdigkeit, Erregbarkeit oder einfach der vorgerückten Stunde, die alles am nächsten Morgen vergessen ließ. Nie unterzog man sie einem Test unter Laborbedingungen, weil sie natürlich in Laboratorien nie auftraten, wenigstens nicht in Laboratorien, die etwas auf sich hielten. Und so geschah es, dass erst mit dem Erscheinen des Taschenrechners die bestürzende Wahrheit endlich ans Licht kam. Und zwar, Zahlen im Geltungsbereich von Restaurants auf Restaurantrechnungen geschrieben, folgen nicht den gleichen mathematischen Gesetzen wie Zahlen in irgendwelchen anderen Bereichen des Universums, geschrieben auf irgendwelches andere Papier. Diese Tatsache allein überrannte die Welt der Wissenschaft im Sturm. Sie revolutionierte sie. So viele mathematische Konferenzen wurden in so guten Restaurants abgehalten, dass viele der klügsten Geister einer ganzen Generation an Verfettung und Herzversagen starben und die Wissenschaft der Mathematik um Jahre zurückgeworfen wurde. Allmählich jedoch begann man den Sinn und die Folgerungen zu begreifen. Erstmal war alles zu starr, zu unbeweglich, zu albern auch. Zu sehr das, wozu der Mann auf der Straße sagen würde, na, das hätte ich euch gleich sagen können. Dann aber wurden ein paar Begriffe erfunden, wie interaktives Subjektivitätssystem. Und schon war ein jeder imstande, gelassen damit umzugehen. Tja, das erklärt natürlich vieles. Ja, ja, wie ich schon sagte, Bistromatik ist die gewaltigste Informationskraft der Parawissenschaft. Seht ihr, in der Raumfahrt... Sag mal, sind wir hier im Informationsillusionszentrum? Ja, ja, natürlich. Ja, das ist doch alles leer hier. Weder Information noch Illusion. Ein paar mickrige Instrumente, ein paar Steckdosen. Ja, das ist es ja gerade. Was suchst du denn? Ach, immer diese grässlichen Zahlen. Wieso? Ach, in der Raumfahrt sind alle Zahlen grässlich. Ach so. Wieso, ach so? Hast du etwa etwas verstanden? Also ich nicht. Naja, ich meine... Ich... Ach, endlich! Nach diesem Schlitz habe ich ja gesucht. So, erschreckt nicht. Es ist nur eine Illusion. Sie hörten nicht, was er sagte. Denn in diesem Moment hörte das Schiff flackernd auf zu sein. Und ein Sternenschlachtschiff von der Größe einer kleinen mittelenglischen Industriestadt stürzte die Nacht zerfetzend auf sie zu, mit hell flammenden Sternenlasern. Ein beängstigender Sturm weißglühenden Lichts durchschoss sengend die Dunkelheit und riss ein gewaltiges Stück aus dem Planeten direkt hinter ihnen. Mit offenem Mund, aufgerissenen Augen standen sie da und konnten nicht einmal schreien. Und da sie also verstummten, müssen wir geduldig warten, bis wir erfahren, welche Entsetzlichkeit es war, die ihnen die Rede verschlug. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Das war der 14. Teil von Douglas Adams' Per Anhalter ins All. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz. Es sprachen Rolf Beusen, das Buch. Felix von Manteuffel, den abenteuerbewährten Arthur Dent. Ingo Hülsmann, seinen Freund Ford Prefect. Horst Bollmann war Slardi Bartfass, der Planetenbauer. Ralf Schermuli, der redegewandte erste Reporter. Walter Hoher, der hellwache zweite Reporter. Roland Seiler sorgte für den hochqualifizierten Ton. Regine Schneider mit schnittsicheren Händen für fehlerfreien Ablauf des Geschehens. Milena Meitz als Aufnahmeleiterin dafür, dass alles nach Plan lief. Die Musik ist von Frank Duval. Regie: Hartmut Kirste.